mit einer flüchtigen Geste seiner behandschuhten Rechten fürs bloße Auge kaum sichtbar, dankt er den Jubelnden für ihre Beharrlichkeit. Er war aufgehalten worden. Bericht über die Pest in London, erstattet von Bürgern der Stadt, die im Jahre 1665 zwischen Mai und November daran zugrunde gingen. Ein Hörspiel für Sprechchöre und Einzelstimmen von Gerd Hofmann. Mit Hans Ulrich, Michael Hark, Gerda Schöneich, Karl-Heinz König, Rudi Schmidt, Elisabeth Kuhlmann, Hans Mahnke, Willi Witte, Benno Bobrick, Franz Kutschera, Erich Oland, Peter Wienecke, Walter Grütters, Ingrid Pilz, Martin Rosen, Franz Josef Steffens, Rolf Nagel, Franz Rudnick, Kraft-Georg Schulze, Gerhard Friedrich, Heinz Klevenow, Hans Pätsch, Josef Dahmen, Heinz Schubert, Fritz Wagner, Karl-Heinz Gerdesmann, Vicar Kautz, Rainer Brünnecke, Richard Münch, Hans Tügel, Egle Müller, Konrad Meierhoff, Alexander Reuter, Jochen Schenk, Benno Gellenbeck, Heiner Schmidt, Karl-Heinz Kreienbaum, Albert Johannes, Inge Schmidt und Hannelore Moll. Ton und Technik Wilhelm Hagelberg, Anne Domernicht. Regie Heinz von Kramer, Produktion NDR, SWF, SFB und SR 1968.